Die Gastgeber dämpften die Erwartungen, keine Beschlüsse werde es geben, keiner der vielen schwelenden Konflikte der Region an diesem Abend in Berlin gelöst werden. Keine Entscheidungen über die EU-Beitrittswünsche der Westbalkanländer sollen fallen. Das abendliche Treffen im Kanzleramt soll vor allem Gelegenheit zum offenen Gespräch schaffen. Wenn neben anderen etwa die Staatschefs Serbiens und des Kosovo an einem Tisch miteinander sitzen, ist das oft schon Erfolg genug. Es geht heute darum, die Situation, wie sie von den verschiedenen Mitgliedstaaten empfunden wird, einmal auszuleuchten und zu überlegen, in welchen Fragen wir ein gewisses Momentum, einen gewissen Impuls brauchen, um auch voranzukommen. Angela Merkel kennt die Tücken der Westbalkan-Diplomatie gut und weiß, dass sie vor allem eines verlangt, Geduld und langen Atem. Seit Jahren ist sie in diesem Thema besonders engagiert, reist immer wieder in die Region, kennt vor allem die einzelnen Akteure gut. Regelmäßig empfängt sie Spitzenpolitiker des Westbalkans im Kanzleramt. Dass sich mit hartnäckiger Diplomatie, wenn auch oft erst spät, Erfolge erzielen lassen, unterstreicht auch Co-Gastgeber Emmanuel Macron. Les derniers mois ont montré que les progrès sont possibles. Die letzten Monate haben gezeigt, dass Fortschritte möglich sind. Mit dem Vertrag von Prespa über den Namensstreit zwischen Nordmazedonien und Griechenland wurden Streitigkeiten beigelegt, die lange unüberwindbar schienen. Des différends qui semblaient indépassables. Zoran Zarev, der Regierungschef Nordmazedoniens, wird am Abend mit Lob für seine Kompromissbereitschaft gegenüber Griechenland überhäuft werden. Er soll ein Vorbild sein für andere, die Präsidenten Serbiens und des Kosovo, etwa Vucic und Zaji, sein. Der Konflikt zwischen beiden Ländern droht sich weiter zu verschärfen. Ein Thema, das heute schon zur Diskussion stehen wird, insbesondere auch beim Abendessen, ist die Frage, wie können wir auch im Blick auf Serbien und auf Kosovo die Entwicklung begleiten und voranbringen und vor allen Dingen verhindern, dass Probleme noch unlösbarer erscheinen, als sie erschienen. Denn wir haben ja im Augenblick eine Entwicklung bei Zöllen zum Beispiel, die nicht gerade in die richtige Richtung weisen. Weil Serbien mit Unterstützung Russlands und Chinas die Aufnahme des Kosovo in die UNO und andere internationale Organisationen blockiert, überzog die ehemalige serbische Provinz Kosovo das Nachbarland mit drastischen Strafzöllen. An der Schnittstelle zwischen weltpolitischen Einflusssphären ist der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo nach wie vor entzündlich. Die Westbalkan-Konferenz in Berlin steht in einer Reihe jährlicher Treffen, die seit 2013 abwechselnd in Wien, Paris, Triest und Berlin stattfanden. Ein Schritt auf einem langen Weg und nicht ein ergebnisorientierter Prozess für den heutigen Tag. Erklärte Angela Merkel zum Auftakt des jetzigen Treffens, Verhandlungen über konkrete Lösungen sowie die EU-Beitrittsprozesse sollen dann wieder in anderen Formaten, aber, so hofft man, in verbesserter Atmosphäre fortgesetzt werden.